Gepäck versorgen. A13a. Hören Sie. Was erfahren Sie über das Hotel? Was über das Gepäck? Haben Sie eine Garage? Nein, aber einen Parkplatz. Wo bitte? Hinter dem Hotel. Haben Sie Gepäck? Ja, im Auto. Dann holen wir es und bringen es aufs Zimmer. Ach, das ist sehr nett. Danke. Ich wünsche einen guten Aufenthalt. A13b. Hören Sie den Dialog noch einmal und lesen Sie halblaut mit. Haben Sie eine Garage? Nein, aber einen Parkplatz. Wo bitte? Hinter dem Hotel. Haben Sie Gepäck? Ja, im Auto. Dann holen wir es und bringen es aufs Zimmer. Ach, das ist sehr nett. Danke. Ich wünsche einen guten Aufenthalt.